Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Wir hatten ja schon mal eine Top 5 zum Thema die besten Filmaffen und wir dachten uns, wir bleiben auch mal bei dem Thema Tiere im Film. Nächste Woche, am 8.8., um genau zu sein, findet der internationale Weltkatzentag statt. Zudem kommt der Dokumentarfilm Kredi von Katzen und Menschen in die Kinos, wie Sie schon am Anfang dieser Stunde gehört haben. Es ist also an der Zeit für eine Top 5 der Filmkatzen, zusammengestellt von Hartwig Tegeler. Würden Sie jetzt den Film starten? Komm, Stubentiger, kuschel dich wieder ein. Wobei nicht verschwiegen werden darf, dass die Katze im Film sich eben in dieser Polarität präsentiert. Zwischen warnendem Fauchen und betörender Kuscheligkeit und Sexiness. Platz 5. Und manchmal. The Dark Knight Rises von Christopher Nolan, 2012. Manchmal dann beides in einem. Es ist die Rede von Batmans ebenbürtiger Kampfgefährtin, Catwoman. Können wir uns nicht noch ein paar Frauen besorgen? Pass auf, was du dir wünschst. Alles für die Katz. Du dummes Miststück. Dumm hat mich noch nie jemand genannt. Wobei für mich nicht möglich zu entscheiden, ob Anne Hathaway 2012 oder zwei Dekaden vorher Michelle Pfeiffer in Batmans Rückkehr die sinnlichere Katzenfrau im Latexkostüm darstellt. Und Halle Berry als Catwoman im Film Catwoman. Psst. Also, Anne Hathaway wie Michelle Pfeiffer. Nettes Outfit. Schaffen eine Körperlichkeit. Machen solche Absätze einen nicht fertig? Die von so großer katzenhafter Erotik zeugt, wie massiver Stiletto-Schlagkraft. Keine Ahnung. Tun Sie das? Wer einmal von einem realen Kätzchen, gerade noch schnurrend, ich weiß, wovon ich rede, glauben Sie mir, eine gefeuert bekommen hat, weiß, welch tierische Krallen-Katzen-Urkraft die Filmemacher mit Catwoman sozusagen ins Humanoide adaptiert haben. Platz 4. Ein Folksänger mit einer Katze. Inside Llewyn Davis von Joel und Ethan Coen. 2013. Ist nicht meine Katze, ich wusste nur nicht, was ich mit ihr machen soll. Ach ja? Ein herzzerreißendes Bild, wie der Mann mit seinem Gitarrenkoffer durch den New Yorker Schnee stapft. Brotloser Künstler, der mir dann endgültig auf den Sack ging, als er den wunderschönen roten Kater im Auto zurücklässt, der ihn nur anschaut. Auch solch kühl inszenierende Filmemacher wie Joel und Ethan Coen nutzen die Macht des Katzenblicks, um die Hauptfigur als egozentrischen Kotzbrocken zu zeigen. Und dabei ist dieser Kater doch nur Spiegel von Llewyn Davis in seiner Einsamkeit und Verlorenheit, aber auch in seinem radikalen Freiheitswillen. Ja, dafür sind die Katzen wieder gut im Film, als Metapher. Platz 3. Alice im Wunderland von Tim Burton, 2010. Es scheint, du hattest eine Begegnung mit etwas, das fiese Krallen hat. Was aber nicht eine Katze war, das muss Alice gegenüber der Grinsekatze klarstellen, die so eine Art Boy Scout durch das Wunderland-Universum darstellt. Was hat dir das angetan? Banner oder Bender? Der Bandersnatch. Auch wenn die bei Tim Burton digitale Grinsekatze kein roter Kater ist, muss zum Grinsen freundlicher Lächeln etwas gesagt werden. Wenn Kater im Film, dann am liebsten roter, weil die Fellzeichnung dieser faszinierenden Tiere die Schnauze so wirken lässt, als würden sie immer weise melancholisch lächeln. Auch hier. Platz 2. Alien von Ridley Scott. 1979. Letzte Meldung vom interplanetarischen Raumfrachter Nostromo. Hier spricht der dritte Offizier. Die anderen Besatzungsmitglieder sind tot. Was nicht stimmt, denn nicht nur Ripley hat überlebt, sondern auch Jonesy, der Kater. Rot, klar. Der immer genau wusste, aufgrund seiner präzisen Instinkte, wo das monströse Alien lauerte. Good boy, Jonesy. Vollkommen gerecht also, dass er zusammen mit Sigourney Weaver am Ende in die Tiefschlafkapsel darf. Komm her, komm zu mir. Hast du gesteckt? Naja, 57 Jahre im Tiefschlaf eben. Das ist die Spanne von Alien, Ridley Scotts ersten Teil der Saga, bis zu James Camerons Fortsetzung Alien, die Rückkehr. An dessen Anfang dieser ohne Frage mutigste Kater der Filmgeschichte, Jonesy, wieder auftaucht, um sich dann anderen Aufgaben zu widmen und das Franchise zu verlassen. Platz 1. Frühstück bei Tiffany von Blake Edwards, 1961. Kommen wir zum Ende der heutigen Top 5. Am Ende mit einem der glücklichsten Enden in einem Katzenklassiker der Filmgeschichte. Frühstück bei Tiffany. Holly, Audrey Hepburn, im Taxi beschimpft, enttäuscht von ihrem eigenen Leben die Katze. Hör ab! Los, los, hör ab! Dann jagt Holly den Kater ohne Namen, natürlich rot, aus dem Taxi, besinnt sich und sucht nun geläutert, tja, was ein Filmschnitt an psychoemotionalem Transfer zu leisten vermag. Sucht das Tier in diesem Hinterhof. Dann das erlösende Mauzen. Nun kann Holly die Katze und Paul umarmen. Ende gut, wie gesagt. Alles gut. Was daran zu erkennen ist, dass jetzt gefühlt aus den Tiefen des Hinterhofs das alles versöhnende Moon River erklingt. Ach, Kater, Rot, ich hoffe, du ahntest, was du noch als paartherapeutische Arbeit zu leisten hattest. Oh.